Kapitel 9. Else! Else! Was ist los? Wer ruft? Wo bin ich? Das ist Paul. Ich liege im Musikzimmer. Paul legt einen Mantel auf mich. Das ist lieb, Paul. Else! Hörst du mich? Die Tante ist also auch da. Else, was hast du gemacht? Sieht man das nicht, Tante? Einen Arzt! Holen Sie einen Arzt! Paul ist ja Arzt. Frauenarzt. Else braucht jetzt Ruhe, Mama. So eine Schande! Ich bleibe nicht in diesem Hotel. Morgen reisen wir ab. Else ist verrückt! Was ist denn passiert? Else? Das ist nicht die Tante. Das ist Sissi. Warum ist Sissi jetzt auch da? Alle sind da, scheint mir. Nur einer nicht. Dorstey. Ihr müsst Dorstey finden. Er muss die 50.000 schicken. Liebe Tante, bitte, such Dorstey. Ich fliege. Sie tragen mich hinauf in den zweiten Stock in mein Zimmer. Ich fliege. Ich bin ein Vogel. Ich bin frei. Bald bin ich im zweiten Stock. Aber dort bleibe ich nicht. Ich fliege weiter. In den dritten Stock, in den vierten, weiter, immer weiter. Ich fliege aus dem Hotel hinaus. Weiter, über den Wald, auf den Cimone, immer höher, zu den Wolken, höher, höher. Sie legen mich ins Bett. Kann man sie nicht wecken? Nein, sie braucht jetzt Ruhe, Mama. Und du auch. Ich bleibe hier mit Sissi. Du kannst schlafen gehen. So ein Skandal. Morgen steht es in der Zeitung und alle wissen es. Mama, bitte geh ins Bett. Paul geht mit der Tante zur Tür. Sissi schaut in den Spiegel. Ich weiß es. Ich spüre es. Es ist mein Spiegel, Sissi. Hier habe ich vor einer Stunde gestanden und mich angeschaut. Es ist mein Bild im Spiegel. Meine liebste Freundin, die nackte, schöne Else. Sissi kommt ganz nahe ans Bett. Was will sie? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann auch nicht sprechen. Else, hören Sie mich. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie sind ins Musikzimmer gegangen, nur mit einem Mantel, und plötzlich waren Sie nackt. Und alle Leute haben Sie gesehen. Sie haben gelacht. Und dann sind Sie ohnmächtig geworden. Das glauben die Leute, aber ich glaube es nicht. Ich bin sicher, Sie hören jedes Wort von mir. Sissi, Sissi, was habe ich dir getan? Warum bist du so böse zu mir? Ist es wegen Paul? Jetzt geht Sissi auch zur Tür. Keiner schaut zu mir. Jetzt oder nie. Ich trinke das Veronal. Kann ich? Ja. Ich kann mich wieder bewegen. Es schmeckt gut. Ich habe nie etwas Besseres getrunken. Auf Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen, Mama. Auf Wiedersehen, Paul und Fred und Rudi. Auf Wiedersehen auch Tante Emma und Sissi. Bald schlafe ich ein und wache nie mehr auf. Und morgen steht ihr an meinem Bett und sagt, Else hat sich umgebracht. Aber es stimmt nicht. Ihr habt mich umgebracht. Du hast es getan, Dorstey. Du, Papa. Du, Paul. Du, Sissi. Du, Mama.